Abschied ist mir alltäglich. Von dir und von der Welt. Du warst mir immer vertraut. Ich wusste, hier bin ich zu Hause, wo ich jede Ecke kenne, ohne einmal hinzuschauen. Deine Bäume, deine Straßen, deine Häuser, deine Gassen, Teil von mir, weil ich hier einen Teil meiner Zeit verbrachte. Und ich wollte niemals weg, das war keine Frage, denn ich brauchte, um zu leben, nur die Luft hier einzuatmen. Und ich wollte niemals gehen, das stand außer Frage, warum weglaufen vor dir, wenn ich doch hier erst laufen lernte. Doch was ist aus dir geworden? Ich gehe deine Wege und ich denke, was hab ich noch hier verloren? Du bist einfach grau, du bist eine Gegend ohne Leben und Bewegung, alles wirkt wie in Stein gehauen. Leider ist für mich bei dir nicht länger Platz. Schade, dass du dich so sehr verändert hast. Du bist nix, was mich hält. Du bist nicht mehr mein Ort. So fremd bist du mir geworden. Abschied ist mir alltäglich. Von dir und von der Welt. Du warst mir immer vertraut. Wir haben zusammen viel Zeit verbracht. Zeiten voller Glück, aber auch Zeiten voll mit Leid bepackt. Das war selbstverständlich, wirklich, das war keine Frage. Das war, du weißt, was ich meine, auch wenn ich gar nichts sage. Und ich ließ mich fallen, ich hab's wirklich sehr genossen. Frag mich nicht, ob ich noch einmal ein Mensch wie dich getroffen hab. Und ich lernte viel, manches über dich. Doch das meiste, was ich lernte, waren Dinge über mich. Ich steh vor dir, es ist kalt, denn wir sind beide kühl. Ich hab dir nichts mehr zu sagen, alles wirkt so eingeübt. Guck, wir langweilen uns doch beide, was soll ich dir denn erzählen? Ich bin kein Mensch für Smalltalk, es ist besser für mich jetzt zu gehen. Leider ist für mich bei dir nicht länger Platz. Schade, dass du dich so sehr verändert hast. Es gibt nix, was wir teilen. Keine Freuden, keine Sorgen. So fremd bist du mir geworden. Abschied ist mir alltäglich. Von dir und von der Welt. Du warst mir immer vertraut, weil keiner mich so kennt wie du. Du kennst die kleinen Details und jede Veränderung. Jede Macke, jede Stärke, jedes Lachen, jede Träne, all die Wege, die ich ging und die ich gehe. Und du hast mich immer neu begeistert, ich weiß das zu schätzen, liebte dich für deine Stärken, deine Schwächen. Und du hast mich immer treu begleitet, ich weiß das zu schätzen, deine Zweifel, die Kritik und deine Ängste. Und ich schau dich an und denke, das ist wirklich eine Zeit lang her. Kein Mensch kam mir je so nah wie du, doch du bist weit entfernt. Und ich begreife es erst jetzt, ja, ich weiß es Schmerz. Und das zu sagen, fällt mir ziemlich schwer. Aber leider ist für mich bei dir nicht länger Platz. Schade, dass du dich so sehr verändert hast. Und ich dreh mich weg vom Spiegel, mir fehlen die Worte. So fremd bin ich mir geworden. Abschied ist mir alltäglich.